Den Männern schrecklich schwer, jeder kommt mir hinterher und sagt, wie toll erotisch ich doch wär, doch ich nehm mich in Acht. Ich habe zwar von Haus aus Temperament und sage jedem Herrn gleich, der mich kennt, oh, Mama sagt, ich darf nicht küssen, Mama sagt, das tut man nicht. Mama muss das schließlich wissen, denn sie aus Erfahrung spricht. Mama sagt, ich darf nicht lieben, Mama sagt, es bringt Gefahr. So bin ich allein geblieben, was doch gar nicht einfach war. Kommt dann und wann ein junger Mann, tue ich so, als ob, wenn er mich küssen will, sag ich lächelnd, stopp. Mama sagt, ich darf nicht küssen, weil so viel passieren kann. Mama muss das schließlich wissen, denn sie hat den dritten Mann. Wann ein junger Mann, tu ich so, als ob, wenn er mich küssen will, sag ich lächelnd, stopp, hey! Den dritten Mann.